Erster ein Lied von David für den Musikchef. Zweiter Gott, hilf mir bitte. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Dritter ich sinke tief in den Schlamm. Das Wasser ist sehr tief. Die Flut kommt über mich. Vierter ich habe viel geschrien. Mein Hals ist trocken. Meine Augen sind müde vom Warten. Fünfter viele Menschen hassen mich ohne Grund. Sie sind mehr als meine Haare. Ich soll Dinge zurückgeben. Aber ich habe nichts gestohlen. Sechster Gott, du kennst meine Fehler. Ich kann nichts vor dir verstecken. Siebter Herr, lass meine Freunde nicht traurig sein. Sie hoffen auf dich. Gott von Israel, hilf ihnen. Achter ich habe Schande wegen dir. Mein Gesicht ist rot vor Scham. Neunter meine Brüder kennen mich nicht mehr. Ich bin ein Fremder für meine Familie. Zehnter ich liebe dein Haus sehr. Die Leute beleidigen dich. Diese Beleidigungen treffen auch mich. Elfter ich habe geweint und nichts gegessen. Die Leute lachen deshalb über mich. Zwölfter ich trage traurige Kleider. Die Leute machen Witze über mich. Dreizehnter die Männer am Stadttor reden über mich. Die Trinker singen Lieder gegen mich. Vierzehnter aber ich bete zu dir, Herr. Gott, höre mich jetzt. Deine Liebe ist sehr groß. Hilf mir bitte. Fünfzehnter hol mich aus dem Schlamm. Ich will nicht untergehen. Rette mich vor meinen Feinden. Rette mich aus dem tiefen Wasser. Sechzehnter lass das Wasser mich nicht wegspülen. Die Tiefe soll mich nicht fressen. Das Loch soll nicht zugehen. Siebzehnter Herr, antworte mir bitte. Deine Güte ist sehr gut. Schau mich freundlich an. Achtzehntes versteck dich nicht vor mir. Ich habe große Angst. Hilf mir schnell. Neunzehnter komm nah zu mir. Rette mein Leben. Meine Feinde sind böse. Mach mich frei. Zwanzigster du siehst meine Schande. Du kennst alle meine Feinde. Einundzwanzigster die Schande macht mein Herz kaputt. Ich bin sehr traurig. Ich suchte Hilfe. Aber niemand war da. 22. Sie gaben mir Gift zum Essen. Ich hatte Durst. Da gaben sie mir Essig. 23. Ihr Essen soll eine Falle sein. Ihr Glück soll sie fangen. 24. Sie sollen blind werden. Ihr Rücken soll immer zittern. 25. Zeig ihnen deinen Zorn. Dein Ärger soll sie treffen. 26. Ihr Zuhause soll leer sein. Niemand soll in ihren Zelten wohnen. 27. Sie jagen den Mann, den du geschlagen hast. Sie reden über seine Schmerzen. 28. Bestrafe sie für ihre Sünden. Lass sie nicht gut vor dir sein. 29. Streiche ihre Namen aus dem Buch des Lebens. Sie gehören nicht zu den guten Menschen. 30. Ich bin arm und habe Schmerzen. Gott, deine Hilfe macht mich stark. 31. Ich singe Lieder für Gott. Ich sage, Gott ist groß. 32. Das gefällt dem Herrn sehr gut. Es ist besser als ein Opfertier. 33. Die armen Leute sehen das. Sie freuen sich. Euer Herz soll froh sein. 34. Der Herr hört die armen Menschen. Er vergisst seine Gefangenen nicht. 35. Der Himmel und die Erde loben Gott. Das Meer und alle Tiere darin auch. 36. Gott rettet die Stadt Zion. Er baut die Städte in Juda wieder auf. Sein Volk wird dort wohnen. 37. Ihre Kinder werden das Land bekommen. Wer Gott liebt, wird dort leben.